Ihr hört den Sunday Service mit dem Jahresrückblick, das Beste, das musikalisch Beste aus 2014. Ich habe noch Musik für euch von Woods, White Fence ist dabei, Ty Segall, Spoon, die John Steel Singers und noch so einige andere. Eben gerade gab es zu hören Coves, eine Band aus England, ein Duo aus Leamington Spa, aus dem britischen Kurort, deren Debütalbum Soft Friday, zumindest in England, schon seit einiger Zeit veröffentlicht wurde, hier erst Anfang September. Und darauf gibt es wirklich eine tolle Schnittmenge aus C86 Sounds, Schrammel, Pop, Psychedelic, Velvet Underground, also ein bisschen amerikanischer Indie-Sound trifft auf 60s Surf-Melodien und eben gerade mit Cast a Shadow, ganz, ganz toller Hit, wie ich finde. Hier geht's weiter mit großer Musik aus New York, mit den Woods. Still With Light and With Love. Das waren Woods, eine Band aus New York, die mit With Light and With Love 2014 eine großartige Platte veröffentlicht haben. Woods aus Brooklyn haben seit 2006 jährlich ein Album veröffentlicht und sich dabei mit jedem Werk erheblich weiterentwickelt. With Light and With Love stellt den vorläufigen Höhepunkt des Trios dar. Sänger und Gitarrist Jeremy Earl, der auch das sehr gute Label Woods ist, betreibt, bringt das Songwriting inzwischen ziemlich auf den Punkt. Die früher etwas sehr nebligen Genreausflüge wurden eingestellt und die neuen Sings klingen im hellsten Folkrock und lehnen sich gemächlich an die großen Musiker der 70er Jahre an. Vor The Band, Bob Dylan und auch Neil Young brauchen sich Woods mit ihrer neuen Platte nicht zu verstecken. Für mich eine der Platten des Jahres 2014. Vom Label des Jahres 2014, Woodsist, hat wirklich tolle Platten rausgebracht. Unter anderem von diesem Herrn hier. Er heißt Kevin Morby, war früher auch mal Bassist bei den Woods, aber inzwischen macht er Solomusik unter seinem eigenen Namen. Und hier kommt er mit The Ballad of Arlo Jones. Kevin Morby, The Ballad of Arlo Jones, der Song von seinem neuesten Album Still Live. 2014 war Kevin Morby schon ein bisschen Dauerbrenner beim Sunday Service. Sein Debütalbum Harlem River ist im Herbst 2013 erschienen. Ich habe es aber erst im Frühjahr irgendwann irgendwo wahrgenommen und dann auch ganz viel gespielt. Und dann die neue Platte im Herbst erschienen, auch viel gespielt. Und ich finde es einfach großartig, sein Songwriting. Nämlich sehr an das von Greg McLennan und Robert Foster von den Go-Betweens. Die waren ja so ein kongeniales Songwriting-Duo. Kevin Morby kriegt es alleine hin und ist mindestens genauso gut wie die beiden alten Herren aus Brisbane. Und ja, wie gesagt, Still Alive, auch für mich, neben den Woods, die wir vorher hörten, eine der Platten des Jahres 2014. Einer der besten Songs, der kam von Evitaire und seiner Band Slasher Flicks vom Album Enter the Slasher House. Hier der Little Fang, der kleine Vampirzahn, zu dem es ein ganz trolliges Video gibt, wo eine kleine Stoffvampirpuppe aufsteht, ins Auto sich setzt, einen alten Käfer im Rhythmustakt des Scheibenwischers über die Landstraßen fegt und dann irgendwo bei so einem Jahrmarkt ankommt, der aus den 50er Jahren zu stammen scheint und dort so ein bisschen Party macht. Toller Song, tolles Video dazu. Das war der kleine Vampirzahn Little Fang von Evitaire's Slasher Flicks vom Album Enter the Slasher House. Evitaire, das ist Animal Collective-Mitglied David Portner, der hat mit Angel DeDurian und Jeremy Hyman zwei weitere Hippies um sich geschart, um dem Pop dem Garaus zu machen. Das Ganze auf dem Album mit viel Splatter-Attitüde, was Schriftzug und Cover und so betrifft, aber mit ganz, ganz viel Augenzwinkern dabei. Tolle Musik, toller Song. Ansonsten fällt die Platte ein bisschen ab, aber der Song alleine lohnt sich doch schon, da mal reinzuhören. Die nächste Dame heißt Sabina, eigentlich mit richtigen Namen Sabina Skiuba, aber auf ihrem Debütalbum als Solokünstlerin einfach nur Sabina. Sie kommt eigentlich, hat italienische Eltern, ist aufgewachsen in Süddeutschland, hat lange in New York gelebt und dort mit den Brazilian Girls Musik gemacht, auch ziemlich erfolgreich. Inzwischen wohnt sie in Paris und hat mit Toujours ihr Album veröffentlicht, ihr Debütalbum veröffentlicht. Da ist ein Song drauf auf Deutsch, Sailor's Daughter, englischer Titel zwar, aber trotzdem deutscher Text teilweise. Da geht einem als Hamburger, wird einem als Hamburger Jungen so richtig warm ums Herz. Es geht um Hafen, Reeperbahn, St. Pauli und alles, was da so zugehört. Dass ich am Hafen einen Matrosen laufen sehe. Da höre ich von weit, weit her Vaters Lieder, die Lieder, die nur ich verstehe. Und es drängt mich, ihn zu lieben, was er auch tut, wer er auch sei. Denn einmal in die See getrieben ist alles andere einerlei. I am a sailor's daughter. Please let me aboard. All I have is my mother and the girl. Thank you. Sailor's Daughter. Tolle Texte, wie ich finde. Bisschen schräg rübergebracht zum Schluss mit diesem Saxophon, aber ja, das Ganze von Sabina Skioba alias Sabina vom Album Toujours. Darauf gibt sie sich mal lasziv, frankophil, mal rauchig und ja, tolle Platte irgendwie mit auf jeden Fall einigen tollen Songs auch drauf. Auch eine für mich der besten Alben des Jahres 2014 kam von Spoon. They Want My Soul heißt das neueste Album der Band aus Austin, Texas, um den Berufsjugendlichen Britt Daniel. Sie war noch live in Hamburg zu Gast. Das Konzert absolut großartig. Und hier der Titelsong They Want My Soul von neuesten Album von Spoon. Das war ein Spoon mit They Want My Soul, der Song vom neuesten, vom gleichnamigen Album. Ich war anfangs ein bisschen enttäuscht von der Platte, weil ich auch großer Spoon-Fan bin, alle Platten von der Band habe und ja, anfangs ein bisschen dachte, die können es eigentlich besser, aber jetzt habe ich die Platte echt richtig viel gehört und muss sagen, sie ist eigentlich kein Deutsch schlechter als die vorherigen, nur die kennt man natürlich in- und auswendig und versucht immer, die zu vergleichen. Die neue Platte hat auch wirklich ziemlich gute, tolle, großartige Songs, kann man auch auf jeden Fall sich in den Plattenschrank stellen, als Spoon-Fan sowieso natürlich Pflicht. Mac DeMarco ist ein Singer-Songwriter aus Kanada kommt er und hat im Frühjahr mit Salad Days sein zweites Album veröffentlicht, eine ganz, ganz tolle Platte, auch die mich sehr an die ganz frühen The Sea and Cake erinnern, ganz filigraner, introvertierter Pop. Hier kommt Mac DeMarco mit Blue Boy. Thank you. just to have something to show. Ihr hört den Sunday Service mit dem Jahresrückblick, die beste Musik aus 2014. Gerade eben hörten wir Seafood von einer Band. Nein, das war nicht Animal Collective und nicht Vampire Weekend. Es waren BT Hart, vier Herren aus London, die sich 2010 gegründet haben mit Mixed Blessings im Frühjahr, Sommer ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Darauf klingen sie wirklich wie eine Kopie. Aufgrund ihrer afrikanischen Sounds und ihrem weirden Pop-Verständnis wie ja, Animal Collective oder auch Vampire Weekend fallen einem da ein. Das ist natürlich irgendwie ja, Referenzen, die auf jeden Fall hier ganz weit vorne stehen, aber ich denke mal lieber gut geklaut als schlecht selbst irgendwie erfunden. Von daher auf jeden Fall auch eine tolle Platte mit vielen tollen Songs drauf. Seafood gerade eben war das von BT Hart und hier geht's weiter mit fantastischem 60s Pop aus Australien mit den John Steel Singers. Thank you. Happy Before. Die John Steele Singers kommen aus Brisbane, sind in Australien wohl schon eine richtig große Nummer. Immerhin gibt es die Band schon seit 2007, haben in ihrer Heimat diverse Alben veröffentlicht, diverse Preise dafür eingeheimst und sind erst jetzt hier rübergeschwappt mit ihrem Album Everything's a Threat. Produziert übrigens von Robert Foster, der ja auch aus Brisbane kommt, genauso wie seine damalige Band The Go-Betweens und der hier auf jeden Fall der Band tolle Songs kreiert hat mit mindestens Hits am Stück, würde ich sagen. Viel 60s-Pop und auch live sehenswert. Nicht ganz so spannend wie auf Platte, aber auf jeden Fall auch sympathische Jungs. Sympathisch ist auch der nächste Herr. Er nennt sich White Fence und hat eine tolle Platte veröffentlicht mit dem Titel For the Recently Found Innocent. Auch, ich würde mal sagen, mindestens 15, 16 Songs drauf, die man alle im Radio hätte spielen können. So toll sind sie. Hier kommt ein etwas kürzerer White Fence mit Like That. Like That. Das war White Fence. Der Herr kommt aus Kalifornien und das ist eigentlich Tim Presley. Ein Ein-Mann-Projekt, welches auch schon seit Jahren gute Platten rausbringt. Und die neue Platte hier, For the Recently Found Innocent, sehr, sehr abwechslungsreich. Es klingt sehr nach 60s, sehr nach Lo-Fi, mal nach Herman Hermits, wie gerade eben, mal nach Syd Barrett, mal nach Ariel Pink. Ziemlich krude, aber klasse Mischung. Produziert übrigens von Ty Segall, auch so ein Typ aus dieser Lo-Fi-Weirdo-Ecke, der 2014 eine tolle neue Platte rausgebracht hat, Manipulator betitelt. Auch da hören wir mal rein. Hier kommt der Song Don't You Know, in Klammern Sue. Oh, Suze, Suze, to know, want to know. Don't You Want to Know Sue? Das war Ty Segall. Der kommt aus San Francisco, ist ziemlich hyperaktiv mit diversen Bands und hat hier mit Manipulator sein 7. Soloalbum aufgenommen. Und Produzent von auch anderen Bands, wie vorher gehört White Fans, mit dem er auch schon mal zusammengearbeitet auf einem eigenen Album. Und seine neue Platte, sehr abwechslungsreich, klingt mal nach Grunge-Gitarren, mal eher nach Black Sabbath und dann wieder nach schönstem Lo-Fi-Pop und da natürlich am meisten nach. Und habe ihn auch live gesehen, schlechter Sound, trotzdem irgendwie ziemlich beeindruckend. Vor allen Dingen, wie viele Leute ihn kannten. Ich dachte, da gehen nur wieder die 50 üblichen Verdächtigen hin. Nein, da waren bestimmt 500, die ihn abgefeiert haben mit Stage-Diving und allem, was dazu gehört. Ähnlich gut, sogar fast noch einen Tick besser, würde ich sagen, sind The Drums gewesen mit ihrem neuesten Album Encyclopedia. Die Band um Jonathan Pierce aus Brooklyn, New York, hatte 2010 mit ihrem Debütalbum ziemlich großen Hype entfacht, den ich nicht ganz nachvollziehen konnte und dachte auch, die Band könnte ich eigentlich mir abschminken. Aber die neue Platte dann doch ziemlich großartig, allen voran der Song hier, Magic Mountain. Magic Mountain. The Drums hörten wir. Wer alten britischen 80er-Jahre-Pop mag, sag mal The Wake oder auch The Smith, der wird hier mit dem neuesten Album Encyclopedia von der Band aus Brooklyn, New York auf jeden Fall nicht verkehrt liegen. Tiny Ruins, das ist Holly Fullbrook, eine Sängerin und Gitarristin aus dem neuseeländischen Auckland. Sie wird inzwischen unterstützt von Bass und Gitarre, nicht Bass und Gitarre, Bass und Schlagzeug und hat im Sommer ihr zweites Album veröffentlicht, na, im Frühjahr kam es raus, Brightly Painted One betitelt, auch mit einigen schönen Songs drauf, wie hier Carriages zum Beispiel. Noise before the dawn lures me up and about, padding on bare feet, quiet as a lover's doubt. All of the railings black against the light, early cars cold and tired eyes. Workaday, workaday, carriages of the night cry by. Forgiving sea, sew me a boat to get back to thee. Will you build me an honest bridge that I may cross when I come to it? Find me a pair of foolproof wings, spin me a story that unwinds and sings. Cross when I come to it. The Offbeat, ein Song von Wild Birds and Peace Drum. Das sind Mariam Valentin und Andreas Werlin, die kommen aus Schweden, haben hier mit Rhythm eine tolle Platte veröffentlicht, nur mit Schlagzeug-Sounds, aber trotzdem ganz, ganz toll gemacht. Das war der Sunday Service mit dem Jahresrückblick. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass 2014 musikalisch doch gar nicht so schlecht war. Den Abschluss hier machen die Love Inks, ein Trio aus Austin, Texas, die ganz minimalistische Musik machen auf ihrem neuesten Album Exi, ganz im Stil der Young Marble Giants. Hier kommt auch der Titelsong Exi von den Love Inks und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. A girl once woke up in her sleep, then found herself invisible. In the streets she drove every single night, all turned into a soundbite. She wished herself into someone else, now she can be any self. Her friends were waiting forever and ever for someone so right in front. If you leave it to me, I will see you around, see you again. Well, I doubt that now. You were never there when you should have been. You can never see what was right in front. If you leave it to me, I will see you around, see you again. Well, I doubt that now. Girl and me, we read a book about said to me.